Was nun? Dich werd ich Morris lehren. Sind wir schon? Eine Peitsche schnalzt durch den Wald, entlaubt Gesträuch und umfasst züngelnd den Mann. Die weißen Blätter seines Manuskripts segeln wie Tauben aus dem Schlag, während der Mann unter des Kutschers beherztem Zug aus dem Wagen schnellt, kann nicht so rasch die Beine auf die Erde setzen, sodass er stolpernd segelnd das Gesicht nach vorn gestreckt schon Gras und Moos und Sand und Modder frisst. Und die kriegst du auch noch. Und noch eine. Bart, lasse ihn. Und eine noch von mir. Karl, es ist gut. Mit Nasenbluten steht Goethe am offenen Schlag. Die weißen Blätter tanzen über die Chaussee. Man weiß nicht, was noch werden mag. Das Bluten will nicht enden. Pulverdampf? Kann doch nicht sein. Karl, ist das Pulverdampf? Exzellenz, der da unten, der hat die Hosen eingeschissen. Plastdrucker bei sich. Zwei Terzerole und ein Dolch. Oh, ein ganzes Arsenal. Gib mir eins der Terzerole, Bart. Vorsicht, geladen. Doppelläufig. Wie schön. Nein, was für ein Tag. Kein Wort davon in Karlsbad. Karl spannt den Hahn einer Terzerole. Erschießen, Exzellenz. Angespannt. Hörspiel von Joachim Geil. Zu nah, sagte sie und erwiderte den Kuss. Die wahre Herzenskunde. Liebeshauch. Erfrischtes Leben. Wird mir nur aus deinem Munde. Kann dir nur mein Atem geben. Bereits 6 Stunden sitzt Goethe in seinem Wagen nach Karlsbad. Früh um 5 von Jena los. Am Morgen des 26. August 1819 war er in seinen Wagen gestiegen. Nun geht es im herzoglich-sächsisch-coburgisch-saalfeldischen auf Pößneck zu. Dort bereit, der Löwewirt sei feine Fisch. Wohl regt sich Appetit, doch keine rechte Reiselust. Ach, grad so gar nicht. Wirklich keine Lust. 3 Tage Fahrt zu den Bädern und Bechern aus Sprudel, Neubrunn, Mühlbrunn. Oh. Er sehnt sich nicht nach dem Badezustand und die Feier steht ihm bevor, dem Jubilar. Da ist ihm wert, was war. Vor allem sie, die ihm doch so viel gab. Die kleine Demoiselle. Nicht halb so alt wie er. 2 Tage noch, dann ist er 70. In diesem Alter sind die meisten tot. Oh, Marianne. Kosend spielt er mit dem Staube. Wie schön. Arabisch. Und das heißt? Sulaika. Sulaika. Zu nah. Wo sind wir, Marianne? Wo waren wir? Verglüht. Damals. Vor grad 5 Jahren. Das Werk nun abgeschlossen. Die Druckbogen auf dem Weg zu ihr nach Frankfurt. Zu dir. Du liebtest mich und ich deine Stimme. Die Stimme, die du mir gabst. Die 3 Lieder, die du mir für meinen deutschen Divan schenktest. Du warst die Liebe, über die ich schrieb. Gerührt zückt Goethe sein Schnupftuch, das nach Lavendel riecht. Oh. Flüchte du im reinen Osten, samt Erinnerung Patriarchenluft zu kosten. Sollst du, munterer Greis, sind auch die Haare weiß. Da geht's in die Stadt. Ich kann euch selber gucken. So schaukelt Goethe in seinem Wagen. In meinem Fahrhäuschen. Zum Tor hinein. Und ich spüre meine Nierensteine. Ganz ohne Grund fahre ich ja nicht nach Karlsbad. Ach, Marianne. Mein Kuss am Heidelberger Schloss. Ein Blatt aus 2. Ein lebendig Wesen. Wo waren wir? Und wo sind wir? In Pößneck. Oh. Wenn Exzellenz meinen Raum nennen wollen. Oh. Oh, was für ein Dreck. Pössneck um 11. Das Mittagessen beim Löwenwirt ist köstlich. Saubere Schürze und die Schmerren schmecken. Ja, der Müller hat's einfach mit den Fischen. Man müsste ihm einen Orden verleihen. Durchaus so einen strahlenden, wie meinen, einen großen Stern. Nur einen? Ruhe. Erst die Mischpoke in Würzburg. Da schnappt er Worte am Nachbartisch auf, von einem Postback mit rötlichen Favoris, der schwitzend Braten schaufelt. Frankfurt und Frankfurt? Was? Mai Frankfurt? Ja, Vater. Ich wünsche einen gesegneten Appetit. Danke. Einen guten. Gestatten Sie, dass ich auf Ihr Wohlsein trinke? Prost. Prost. Sie haben Neuigkeiten aus Frankfurt? Ja, Hochgeborener, allerdings. Den Jude geht es an den Kragen. Er kommt aus Frankfurt? Nein, Herr Geborener. Reisender. Und Speisender. Von Schleid. Von Schleid. Das ist nicht die Richtung, aus der neue Nachrichten von Frankfurt kommen. Nein, Herr Wohl. Hochwohlst und Geborenst. Möller ist mein Name. Auf dem Weg in die böhmische Kur. Ergebenst. Streicher. Und Sohn. Kaufleute aus Ludwigsburg. Welch ein Zufall, Hochgeboren, außerordentlich. Aus Karlsbad komme mir. Rückreise von der Kur. Wie ist es in Karlsbad diesen Sommer? Voll ist es. Kann man sagen, kann man doch. Kann man, Herr Vater, kann man. Wir haben sogar ausweichen müssen an den Rand der Stadt. Ein enges Zimmerle. Also, da waren Equipage mit den buntesten Wappenschildern. Richtig edle Wagen und Gespanne. Man möchte sagen, pferdestarke Staatskarosse. Edle Gemüter. Geblüter. Quatschkopf. Ja, Vater. Man ist gar nicht herankommen an die Brunne, vom Sprudel ganz zu schweigen. Der war umstellt von dieser Herre. Die enttuschelt wie die Spione. Das ist tatsächlich sonderbar. Und all dies nur wegen meines Geburtstags? Karlsbad war schön. Karlsbad, ja. Stets sehr beliebt und gesund, daher so voll. Und welche Kunde haben Sie nun aus Frankfurt? Kunde? Kunde, ja, gehört in Schleiz. Im Wirtshaus. Wo ein Kaufmann aus Mainz berichtet hat. Ein neues Modewort macht die Runde. Hep, hep. Hep, hep. Hep, hep. Man schreit es den Juden hinterher. Oder ins Gesicht. Wer gut Deutsch ist, gibt sich eh nicht mit dem Ungeziefer ab. Genug, man sagt, so sagt man. Also in Schleiz sagt man. Sagt jener Kaufmann aus Mainz. Vor Frankfurt also sagt man... Von den Juden. Von den Juden sagt man, dass ihre frechen Lügenmäuler gestopft würden. Lügenmäuler? Sind wohl frech. Fordern ihre Bürgerrechte, die ihnen für den Verrat am Vaterland der Franzose-Kaiser zugestanden hat. Doch was genau geschah in Frankfurt? Dienstag, den 10., gab es Streit auf dem Postamt, wo die Boten die Post abwartet. Die jüdische... Und die Deutsche. Deutschen. Deutschen. Deutschen. Mein Sohn studiert die Rechte. Und turnt womöglich? Und turnt, jawohl. Frech und fromm. Und deutsch. Wir wissen es jetzt. Wer die Post als Erster dem Kunde überbringen kann, ist im Vorteil. Da herrscht hitzige Konkurrenz. Es gab Gerangel. Gerangel? Na ja, die Jugend von Frankfurt hat sich gesammelt, rief ein herzliches Hep, Hep. Hep, Hep, Hep, Hep, Jud verreck. Und zerschlug den Juden die Scheiben, allen voran dem Rothschild. Sie pöbelte. Nein, nein, kein Pöbel. Die Jugend, unsere Zukunft, war aufgebracht. Aufgehetzt. Hep, Hep. Der Ruf war aus Würzburg bekannt. Wo die Judenschaft schon aus der Stadt geflohen war, so wurde uns berichtet. In Schleiz? Nein, berichtet wurde uns dies im Postwagen von Schleiz hierher. Ein Bericht aus dem Postwagen? Von einem Mitreisenden, hochgeboren. Verlässlich? Nun, verlässlich. Verlässlich, wohlgeboren, insonderheit verlässlich. Der Mitreisende erzählte sehr mitfühlend. In seinem schwarzen Rock und seine schwarze Augen und seinem schwarzen Haar, da lag etwas Orientalisches. Ich dachte jedenfalls, wenn das mal nicht ein Jud ist, vielleicht auch Muselmann oder Zigeuner, sehr ähnliches Gelichter. Gelichter, wieso Gelichter? Schweig still. Gelichter, Geschmeiß, Gesindel, Hurepack, wie ihr es nennen mögt. Schweig! Ah, wieso, Herr Vater, diese Schelle? Mein Backezahn! Nur weil so ein Jud wie der da euch einflüstert. Junger Herr Student, ich bin gewiss kein Jude. Doch wenn ich bedenke, dass ihr auch keiner seid, so wäre es mir eine Ehre, einer zu sein. Exzellenz, es ist angespannt. Ja, Karl, in der Tat. Alles sehr angespannt. Vorsicht, der Tritt, Exzellenz. Ja, danke. Karl! Gut, hoch, wir wollen los! Alter Mann, das hat keine Kanonenkugel, Mensch. Siehst du so aus? Ja. Und hopp! Pösnick, ab um eins. Beim Glockenschlag sitzt Goethe im Wagen und schaukelt aus der Stadt. Sind die Hetzer immer solche Tölpel wie diese beiden da? Meist sind die Überhitzten roh. Vorsicht! Oder fromm. Oder irgendwo beschränkt im Denken. Sind das Gegenteil von den Wendigen, den Windigen, den Schnelldenkern, die Intrigen schmieden. Diesen März sind sie aufeinander getroffen. Der heilige Meuchler und der heulende Schleicher. Der Sand, ein verbohrter Student, entleibte ausgerechnet den Kotzebue, den Hannebambel. Sticht ihm in Mannheim in die Brust. Das arme Söhnchen sah mit an, wie der Student den Dolch ergriff, den Vater beschimpfte und zustach. So mies er im Charakter, trotzdem ein liebender Vater. Ach, Kotzebue. Wollte man jeden schlechten Dichter töten, dann hätte man viel zu tun. Ein echtes Blutbad. Gleich nach dem Attentat hat sich der Dabbes den Dolch selber an die Brust gerammt, abgerutscht und überlebt. Da lächelt ihn ein Fläschlein in seinem Proviantkorb an. Die letzte Flasche Elver. Die letzte. Der Divan ist nun abgeschlossen. 6 Jahre Arbeit und Erinnerungen fordern den Besten. Und alles begann so schön. Einem Turm. Der gehörte ihrem Gatten, dem Labbes, dem Willemer. Bankier und Geheimrat Willemer, der Marianne einst ihrer mittellosen Komödiantenmutter abgekauft und zur Tochter gemacht hat. Und dann zur Frau. Da glühten im Abendlicht die Freudenfeuer ringsherum im ganzen Land. Oktober 1815. 14. Zu dritt standen sie auf dem geschmiedeten Balkon ganz oben unterm Turmdach auf dem Mühlberg in Sachsenhausen. Sie stand neben ihm. Die kleine Demoiselle. Damals noch Demoiselle Jung. Auf das Geländer gestützt hielt sie einen Panoramastich in der Hand, in der rechten einen roten Stift und zeichnete in die Karte die roten Tüpfchen ein. Das Kärtchen mit der roten Diebsche. Dort, wo die Feuer brannten, dass auch in ihr was brannte und in ihm, das versteckten die umherstreifenden Blicke. Der stille, ferne Taumel war mir angenehm. War das die Nation? War das ein Gefühl eines für alle? Der Feind bei Leipzig geschlagen. Und der eine Mann, der gedrungene Korse im grauen Mantel, wie ich. Und mein Jugendwerk hatte gelesen. 7-mal gelesen, I see, Chef. Voila, ein Mann, 1, 2. 2 große Männer und ich im ganzen Kopf größer als er. Vorbei. Burg Ziegenrück gegen 3. Die Chaise fährt bergan auf einen verfallenen, dicken Wohnturm zu, der kopflos aus dem Laub ragt. In einer Kurve beugt sich Goethe aus dem Fenster, um nach dem Weg zu schauen, der aus dem Blick geraten ist. Hinten weg und vorne noch nicht da. Ey, was für eine Biegung. In diesem kurzen Augenblick, abgeschnitten von einst und gleich, durchfährt ein mulmiges Gefühl den Wagen. Von den zitternden Koffern des Geheimen Rats durch die gelb gepolsterte Gondel mit ihm höchst selbst bis vorn hinauf zum Bock, wo Karl und Bart das Stocken und Ächzen spüren und selbst die beiden Braunen schnauben angespannte Ungewissheit. Ganz mulmig wird mir da. Und am Wegesrand, da steht auch einer. Ein schwarzer Rock. Im Wegelager sieht er auch nie aus. Ja, was macht dich da so sicher? Gucke doch. Ja, wirklich ungewöhnlich. Was ist das denn? Er tanzt wie ein Pärbisch mit seinen Blättern im Wind. Ja, und ein Spinnebein. Und weiße Blätter. Bart anhalten. Ziegenrück am Berge zwischen Burg und Stadt. Ein weniges nach 3. Nee, gell? Gleißend weiße Blätter. Gleißend weiß, genau. Weiße Bogen aus groben Bütten. Dazwischen der Mann im schwarzen Rock, samtig schwarz. Das Mensch, der hat 5. Ein sieben Haufen Blätter vor sich aufgeschichtet. Und das hier mitten auf der Straße. Auf jedem Haufen liegt ein kleiner Stein. Mit einem Stoßblätter geht der Mann auf und ab, liest, legt ab und dazu und darunter und dazwischen, ganz konzentriert. Nimmt keinerlei Notiz von Goethes Wagen, von den scharrenden Hufen, dem Schnauben. Heiß schnaubt halt, gell? Dem Klirren des Geschirrs. Gott, es klirrt. Muss man aber nicht betonen. Ja, dann eben nicht. Und Karls Räuspern auf dem Bock, was ist mit dem? Reicht doch, wenn ich erzähle, oder? Ich hab's ja auch erlebt. Eure Exzellenz. Achtung, dann plötzlich. Ah, eine Kutsche! Bitte ergebenst um Verzeihung. Ich wünsche einen guten Tag. Guten Tag, der Herr. Goethe ist im Gespräch, so muss ich doch erzählen. Also, der Mann auf der Straße lächelt mit dünnen Lippen, ein außerordentlich langes Kinn, das sich wie ein Bart aus Haut nach unten zieht. Eine Kerbe schneidet das Kinn von der Unterlippe ab und ein Grübchen teilt es dann. Hier nun, ein Grübchen teilt es halt. Wie ein Mal der Gespaltenheit. Und in den schwarzen Murmelaugen treffen sich mephistophelischer Neingeist und schillerscher Feingeist. Feingeist, sehr gut. Spuren von Branntwein. Na ja. In Lippen und Wangen, der säuft. Ich könnte den Mann da in meiner trabenden Mongolfiere in meinem Pfarrhäuschen mitnehmen. Oder vielleicht, vielleicht besser nicht. Mein Herr, dürfen wir ihn ein Stück des Wegs mitnehmen? Ja, gern. Momentchen, euer Gnaden, Momentchen. Momentchen? Wer spricht denn so? So spricht doch keiner. Er hält immer noch diese Blätter. Genau. Jetzt holt er eine schwarze Tasche, die am Wegrand stand, dreieckig wie von einem Arzt oder Apotheker, als sollte sie von Weitem schon warnen, dass da ein schwarzer Mann den Verkehr behindert. Karl, was helfen Sie dem Mann? Ja. Ah, ja. Ganz schön abgerissen, der Kerl. Selbst die Beinkleider zerschmissen. Ja, hier rein. Am Ende ein Originalgenie. Mache los, du Geschoss. Ziegenrück, Viertel nach drei. Der Wagen fährt in scharfer Serpentine in Richtung... Psst, Ruhe jetzt! Wichtiger ist doch dies. Nun sitzt der schwarze Mann bei mir im Wagen. Hund. Hund? Ich? Nein, ich. Hund ist der Name. Hartwig Hund mit D und T. Gestatten? Möller. Angenehm. Er schreibt... Nicht im Moment. Keck, dieser Hund. Und schielt schon auf den Korb mit der Flasche. Ein zweites Glas. Den letzten Schluck Elfer. Einem Hund wohl kaum. Zum Wohl, oh. Herr Hund. Ganz außerordentlich. Der Elfer. Ein Elfer? Der Wein. Ja, ja, was für ein Wein. Ganz exzellent. Exzellenz. Herr Müller. Müller? Möller. Oha. Da muss ich aufpassen. Wunderbare Reife. Kometenwein. Ganz wunderbar. 8 Jahre und noch ganz gut in Form. Kennt sich da jemand aus? Oder extemporiert der einfach ein höflicher Schluckspecht? Herr Hund, nun sagen Sie mir doch, was Sie da an Geschriebenem bei sich tragen. Erzählen Sie, seien Sie doch ein Hasenfuß. Hasenfuß? Ich habe einen Blick erhascht, als Ihre Blätter ordneten, den ersten Satz. Und das Land ward verderbet von dem Ungeziefer. Klingt irgendwie... Ist biblisch. Hab's mir gedacht. Moses. Na nun, Sie kippen meinen Elfer. Herr Möller, nach 8 Jahren will der Geist aus der Flasche. Hasensprung. Hasenfuß? Ich? Sprung. Mein Elfer. Winkeler Hasensprung. Aus diesem wundersamen Jahr. Kennen Sie den Rheingau? Ja doch, der ist... Anno 11. Da waren Ende Juni die ersten Beeren am Stock. Mhm. Viele verbrannten im Juli und August. Selbst im September und Oktober, hieß es, haben die Weingärtner nackend mit verbrannter Haut geerntet. Von manchem Stock 2-mal. Nein. Was für ein Jahr. Und ich kann nur sagen, habe kaum Besseres getrunken. Winkler Hasenfuß. Sprung. Na, doch. Ein Kenner. Der Hund mit D und T. Oh. Ja. Wer sitzt da jetzt in Schwarz in meinem Wagen? Ein Pfarrer? Ein Rabbi? Der Hund? Ein Jud? Nun, also, was schreiben Sie, Herr Hund? Gedichte. Oh. Ja. Ah. Und Sie schreiben auch Herr Müller? Müller. Oder Müller? Nein, Müller. Ah, es gibt so viele Müllers, da kommen wir ganz durcheinander. Müller mit Ö wie Gö. Also, ich lese gern. Sie sind Verleger? Ach, ich bin vieles, nur das bin ich nicht. Verstehe, verstehe. Wie der nur spricht. Gedichte schreiben Sie also? Ja. Und haben da wohl ein großes Epos im Gepäck? Nein. Das hier ist da kein Gedicht. Das ist eine Abhandlung, eine historische Abhandlung. Wovon handelt sie denn? Sie beschreibt die Juden in Geschichte und Gegenwart. Ah. Und Zukunft. Oh. Also doch ein Jude. Hm. Schreibt die Geschichte seines Volkes auf. Ist doch mal wirklich interessant. Werter Herr Jud, Hund, sagen Sie mir doch eins, bevor wir zu Ihrer Abhandlung kommen, denn das geht mir nicht aus dem Kopf. Weshalb ordneten Sie bei der Burg am Wegrand Ihre Papiere? Herr Müller, nun der Ordnung wegen. Ja, schon klar. Na, sehen Sie, sehen Sie. Nur, wie verschlug es Sie an diesen Ort zwischen Weg und Sträuchern? Ich bin selber viel gereist und oft recht weit, aber die Straße war selten mein Arbeitszimmer, auch wenn ich im Wagen Notizen mache. Dafür habe ich sogar eine Sonderausstattung. Sonderausstattung? Ja, extra hohe Federung. Ah, ja, extra hohe? Ja, sehen Sie? Hey, was machen Sie? Hüpfen! Hüpfen? Ja. Exzellenz, alles ohne. Ja, Karl, alles in Ordnung. Schaukelt nur wenig, was? Ja, in der Tat. Und so weit. Man sitzt sich keinen Wunden Arsch. No, ja, ist ja auch kein Postwagen. Na, bei Gott nicht. Aber Herr Hund, so auf der Straße wie Sie, habe ich noch nie gearbeitet. Sie verstehen? Verstehe, verstehe. Verstehe, verstehe. Ist das jüdisch? Euer Gnaden, Herr Möller. Sicher, Herr Rat Möller. Geheimrat Möller. Herr Geheimrat, schütteln den Kopf? Den Kopf? Nein, nein. Der wackelt im Alter. Wie alt sind denn Sie? Ich meine, wie alt ist denn der Wagen? Der ist Baujahr 10. 9 Jahre, aber gut in Schuss, wenn ich so sagen darf. Kunststück ist eine Komfortbatarde von Danzer und Schuller. Danzer und Schuller? Danzer und Schuller. Die besten Riemer und Schmiede in Karlsbad. Hat ein Vermögen gekostet. Aber sie gaben mir dafür ganz ohne Rechnung noch einen zweiten Hemmschuh dazu. Zweiten Hemmschuh, oder? Ja, macht die Sache sicherer. Doppelt sicher, Exzellenz. 2 Schuhe machen erst ein Paar. Genau, ein Paar. Sehr gut. Ein Paar, 1, 2. Ein Blatt aus 2. Wir sind es nie geworden, Marianne. Nur im Text. Und den wird die Welt nun lesen. Es bleibt die Frage, sind es 2, die sich erlesen, dass man sie als eines kennt? Es bleibt die Sprache. Deine Stimme zu vernehmen, war die letzte und erste Lust. Es bleibt das Leben. Alles Erdenglück vereinet, find ich in Zuleika nur. Und so, umkränzt von Farb und Bogen, erheitert leuchtet ihr Gesicht. Entgegen kommt er ihr gezogen. Doch er, doch ach, erreicht sie nicht. Herr Geheimrat? Herr Müller? Ah, Herr Hund! Entschuldigung. Ah. Wer ist denn, wenn ich fragen darf, Marianne? Sie murmelten soeben Ihren Namen. Ich murmelte? Ich murmel nicht, Herr Hund mit D und T. Ich bin doch kein Murmeltier. Oh, nein, Herr Rat. Mir war nur, als hörte ich diesen Namen. Natürlich hörten Sie ihn. Ich habe ihn ausgesprochen. Das ist der Name einer lieben Freundin. Werter Herr Hund, also, was bewog Sie denn nun, Ihre Blätter da oben an der Burg zu lüften? Nun, Exzellenzrat Müller, das hatte, wie soll ich es nennen, einen unerhörten Grund. Denn ich saß im Wagen. Wie jetzt? Meinen Sie meinen? Nein, zuvor. Zuvor saß ich im Postwagen von Schleiz. Von Schleiz? Ja. Sie wissen, dass wir genau dorthin und wieder fahren. Also, entgegen Ihrer Reiserichtung. Und nein. Soll ich anhalten lassen? Nein, nein, nein, nein. Ich werde mir einfach dort ein Quartier suchen. Was geschah denn nun im Postwagen? Ach, ich möchte gar nicht mehr daran denken. Dann eben nicht. Wer mir nichts zu erzählen hat, der soll sich trollen. Noch mehr Kurven, wohin sich wohl kreuzen. Der Wagen war eng und voll. Es war stickig und stank. Jetzt habe ich doch nur mal ein Bild. Hier stinkt aber auch einer. Der Hund. Der müffelt nicht nur. Ich berichtete den Reisenden von Würzburg. Ah, ihr kommt aus Würzburg? Ich? Nein. Aber ich hatte davon gehört. Von diesen Unruhen. Da hat man nämlich die Juden, die ganze Judenschaft aus der Stadt. Ja, ich habe auch davon gehört. Aber nichts Genaues. Wisst ihr da mehr als ein unerhörter Vorfall? Ganz unerhört. Auch im Wagen saßen zwei. Zwei Juden? Nein, zwei ganz unerhörte Reisende. Ein Vater und sein Sohn. Nein, der Vater ein Dickwanst mit rötlichen Favoris, der Sohn nicht minder dümmlich, nur noch aggressiver. Ach. Ja, Student der Rechte. Und in der sogenannten Burschenschaft. Ich erzählte, wie es mir berichtet wurde, und ich denke, so müsste es gewesen sein. Denn es hatte mir in einer Schenke ein Staatsbeamter auf dem Weg von Würzburg in die Kur berichtet. Und was genau berichtete der Staatsbeamte? Man weiß ja gar nicht mehr, wer was wann berichtet und von wem wer was hat. Auf Reisen hört man dies und das und jeder denkt, er habe das Richtige gehört. Auf jeder Poststation wird Faktisches zur reinen Posse. Wie war? Doch, der Beamte schien verlässlich. Am 2. August, so sagte er in seiner amtsmännischen Faktensprache, suchten viele Leute von verschiedener Klasse die Juden in Würzburg dadurch zu necken, dass sie immer das Wort Hep-Hep schrien. Hep-Hep? Ihr nennt das Necken? Er sagte Necken. Doch muss es ein lautes Geschrei gewesen sein. Am Abend gegen 9 sammelte sich auf der Domstraße ein Haufen Menschen, die das Hep-Hep so laut und anhaltend schrien, dass dadurch immer mehr Menschen zusammenkamen. Schließlich waren es mehrere hundert. Hunderte neckende Menschen, allerliebst. Das ist kein Neckenmann, das ist ein aufgehetzter Pöbel. Ja, mit einigen Militärpatrouillen trieb die Polizei die Menge dann auch auseinander. Manche wurden sogar arretiert. Ah, immerhin. Als am anderen Tag das Hep-Hep-Geschrei schon wieder ertönte, sah sich der Stadtmagistrat veranlasst einzuschreiten. Sah sich veranlasst? Ein Magistrat, der sich veranlasst sieht? Ah, immerhin. Wie schritt er denn nun ein? Er erließ ein Publikandum. Aha, ein Publikandum. Hört ihr Leute und lasst euch sagen, wer hier stört, fliegt aus dem Lade. Nun, Herr Rat, das habt ihr recht keck formuliert, aber es trifft die Sache. Lärmen und Ruhestörung bei Tag und auch bei Nacht. Und das neckende Geschrei gegen die Juden wurde untersagt. Null Toleranz. Null Toleranz? Nun, werter Herr Hund, jetzt habt ihr keck gekontert. Null Toleranz gegenüber den Tumultanten. Die obrigkeitliche Verfügung wurde gegen Abend überall unter Trommelschlag verlesen. Alpotzler wurde durchgegriffen. Aber es gab höhnendes Geschrei. Pöbel, sag ich doch. Frechheit! Morgen schreiben sie sich eigene Pässe. Und das in Würzburg. Ausgerechnet dort. Bis Würzburg war damals der gute Boissaret mitgekommen. Unser rheinischer Hausfreund. Auf der Rückfahrt von Heidelberg. Vom Kuss am Schloss. Um mich zu trösten wegen Marianne. Jetzt wüten dort Hass und Gesindel. Herr Rat? Herr Müller, ja. Hallo? Ja, ich bin ja schon da. Ist alles in Ordnung. Oder vielmehr aus der Ordnung. Vielmehr aus der Ordnung, Herr Geheimrat. Ich schaute mich also um im Postwagen von Schleiz. Ach, das saßt ihr ja. In Gedanken saß ich im Wagen von Würzburg nach Hause, wo ich wiederum in Gedanken saß. An Marianne. Ja. Nein. Ach. Im Postwagen suchte ich nach Mitgefühl bei den Mitreisenden. Ja, ei, warum nicht? Ja, warum nicht? Aber der Dicke und sein Sohn grinsten genüsslich. Dem Hofbankier von Hirsch schlugen sie am nächsten Abend gegen 9 die Scheiben ein. Der Dicke und sein Sohn? Nein, die Würzburger. Den ganzen Tag über erhitzt man sich, um am Abend den gepflegten Zorn in die Scheiben zu werfen. Das ist doch Pöbel. Der Gegner völlig wehrlos. So, wehrlos wohl und doch vermögend. Wie? Der Bankier wird seine Scheiben verschmerzen. Wie? Ich meine, es wird nicht seinen Ruin bedeuten. Wir wollen es hoffen, gell? Natürlich wollen wir es hoffen. Und wann hatte der Spuk sein Ende? Der Spuk? Des Pöbels. Ah, Herr Rat, um ganz genau zu sein, es war wohl kein Pöbel dabei. Nur Leute wie du und ich, also wie eure Exzellenz und meine Wenigkeit. Also ich würde nie... Ich auch nicht. Aber es ging noch weiter. 2 Stunden später stand eine Rotte von 80, 90 Köpfen wieder bei Hirschs Haus. Vor einer Kavalleriepatrouille rannten sie dann auseinander. Na, endlich. Unterdessen war man bei der Witwe Hügelin aufgetaucht, in deren Haus der Jude Löb seinen Kramladen hatte und auch wohnte. Die Haustür hatte man eingetreten und die Scheiben im unteren Geschoss eingeworfen. Ungehindert? Dann auch im 2. Stock. Der Mob arbeitet sich nach oben. Und schließlich sogar im 3. Nein. Doch. Och. Und bei der Witwe Kohn im 2. Zwischen 9 und 10. Ein Potz. Und zwischen 10 und 11. Unerhört. Infam. So kann man doch heute nicht mehr mit... Mit Steinen wurde sogar die Polizei empfangen, angeschrien und auch verletzt. Die Polizei? Ja, selbst der Stadtkommissär wurde von einem der Aufrührer beleidigt. Der rief, Hep, Hep, arretieren Sie mich doch. Hep, hep. Herr Müller? Nein, nein. Exzellenz? Ach, Herr Rat, ist Ihnen nicht wohl? Was? Ihr seid, wenn ich so sagen darf, blass? Ja, ja. Ihr wisst, ein Geheimrat hat einen unauffälligen, vornehmen Teint. Fahrt fort. Nun, dann kommen wir zum anderen Morgen. Da kehrte Ruhe ein. Nein. Nein? Wirklich. Was? Nein. Gegen 9 am Vormittag wurde dem Aaron Kaiser sein Firmenschild herabgerissen und zertreten. Der Menschenhaufen vor dem Haus der Philippine Koppel warf ihr 10 Scheiben ein. Dann das Firmenschild der Gebrüder Forchheimer. Bei Charlotte und Philippine Bär das Schild, 3 Scheiben aus den Türen, 1 Fenster. Dann schrie einer vor Baruchmeiers Haus: Lass dem Juden keine Fenster ganz! Die Steine flogen nun durch alle Scheiben. Schuss, Schuss! Vorsicht! Ein Hack! Hören Sie auf mit dieser Liste. So wird es abstrakter, erträglicher, Herr Rat. Zahlen bringen Ruhe ins Getümmel. Ja, nun. Hat der Hund nun seinen Spaß daran, das alles aufzuzählen? Oder erzählt er einfach jüdisch gut? Hier endete meine Geschichte. Na, Gott sei Dank. Da stand der Sohn auf, packte mich am Kragen, riss dabei einen Knopf ab. Richtig, bei Ihnen fehlt der Knopf am Rock. Nannte mich einen schmierigen Juden. Ein Ungeziefer, das hier im Wagen störe, wie ein Rudel Bettwanzen im Gasthof. Ja, sagte wirklich Rudel. Vergriff sie nicht nur im Ton, sondern auch im Wort. So etwas schmerzt als Schreibender, ich weiß. Und rief raus hier. Schon hatte er den Schlag geöffnet und gab mir einen Tritt, als die Kutsche die Burg passierte. Die Tasche flog mir hinterher, ging auf und die Blätter... Diese deutschen Studenten, das Turnen muss ein Ende haben. Herr Müller, Herr Rat. Exzellenz, wenn ich das so sagen darf, sehr gerne bringe ich Ihnen nun meine Abhandlung in diesen Blättern nahe. Ja, unbedingt. Und würde mit biblischem Urgrund beginnen, wie eben alles begann. Doch hat sich in der Aufregung des Tages nach dem unfreiwilligen Verlassen des Postwagens und dem unverhofften Besteigen ihrer Komfortpatate und nun erst recht beim Trinken ihres vorzüglichen Elferweins ein Druck eingestellt. Dabei will ich die Fahrt nicht unterbrechen, aber... Ja, es ist an der Zeit. Wäldchen, oberhalb der Saale, ein weniges vor 4. Bitte schön, Eure Exzellenz. Aus dem Weg! Zu nah, sagte sie und erwiderte den Kuss. Ausgerechnet beim Aufknöpfen denkt Goethe daran. Ach, die ist ja auch noch da. Goethe schaut auf einen entfernten Stamm vorbei an Fahnen, bemoostem Holz und flackernden Lichtflecken. Und was sie wieder alles erzählt, viel zu genau. Pilziger Waldgeruch, als wäre es schon Herbst. Ruhe! Ach, das gibt's doch nicht. Das ist doch gar nicht unglaublich. Der Hund, der da seinen Druck in die Landschaft pisst, ist gar kein. Also hat noch die alles Bedeckende. Wie das unangetastete Siegel einer Weinflasche. Der Kerl ist nicht beschnitten. Na klar, solange man sie nicht als Juden sieht, sind es normale Menschen. Die Religion ist mir egal. Die ist was für die Religiösen. In welches Bethaus man nun schlurft, mir doch egal. Totalement. Total egal. Karl? Eure Exzellenz. Eine Bouteille vom Roten. Vom Roten? Vom Roten. Sehr wohl. Vom Roten. Aber die Juden sind doch fremd. Fremd wie der Orient. Der ist mir nah. Mein Orient. Alles meins. Der Divan, die Gedichte, meine, ihre, auch ihre. Und ist am Ende Mariannes Nähe auch nur der gute Boden für meine Kunst gewesen? Genauso ist es mit den Juden. Wenn der Jud mir nützt, ist der Jud kein Jud, sondern ein Mensch. Oh, ja, ein Mensch. Joi, joi, joi, joi. Ich kann's noch immer. Der alte Studentenulk in Leipzig. Ich war perfekt. Dort wäre der größere Mann mit Stiefel und Spore gerade ausgegangen gekommen über das grause rote Meer und wird in der Hand habe ein Horn. Und was denn für ein Horn? Ein Dithorn. Dithorn, Exzellenz? Was? Ach was. So, wir müssen uns beeilen, wenn wir noch vor dem Dunkeln im Schleif sein wollen. Ich bin fast. Na dann. Und ja. Es war um 4. Sie schreiben? Ibo, nur Tagebuch, Notizen. Was, wann, wo? Verstehe, verstehe. Düt. Verrückt! Heran! Nur weiß ich, was ich meine. Das Horn, das zum jüdischen Feiertag geblasen wird. Das Boxhorn. Genau. Und wenn der grause Mann mit ins Horn diente, dann wären alle jüdisch gegangen und kommen ans grause Rote. Herr Rat, mit Verlaub, Ihr Jüdisch klingt seltsam. Herr Hund, mit D und T, das ist Frankfurter Jüdisch. Ich komme aus Frankfurt. Sind Sie jetzt doch Jude? Sie sind jedenfalls keiner. Nein? Wieso bin ich keiner? Nein, das habe ich unrum erkannt. Oh, Sie sind tatsächlich Frankfurter. Ja, das sag ich doch. Frankfurter Jude? Und ihr seid ein Goy. Nein, Jude seid ihr auch nicht. Wieso nicht? Jetzt lesen Sie, Herr Hund, egal was. Geschrieben haben Sie doch genug. Jetzt lesen Sie etwas. Herr Möller. Müller. Müller? Möller, richtig. Also, ich habe da, wie Sie ja wissen, ein großes Manuskript. Ja, ja, dann auf. Dann will ich mal. Ganz da vorne, dann rechts. Schon eine Stunde ist vergangen, seit der Gast links zugestiegen ist. Links. Nahende Gabelung? Sie schreiben wieder, Herr Müller. Ich schreibe, Sie lesen und ich höre Ihnen zu. Nahende Gabelung? Also dann. Ich bin ganz Ohr. Lesen Sie aus Ihrem Werk. Gabel? Nein. Nahender Scheideweg hinter Esbach, wenig nach vier. Oder erzählen Sie mir doch ganz einfach von Ihren Plänen. Den nächsten und den fernen. Nun, Herr Möller, bei einem weiteren Glas dieses hervorragenden Weines gestehe ich Ihnen sehr gerne meine geheimsten dichterischen Pläne. Vielen Dank. Im Klingklang der Gläser liegt ein Klirren, das Goethe ahnungsvoll das Schnupftuch zücken lässt. Ein Kribbeln in der Nase und womöglich arge Rotweinspuren über der Oberlippe. Was? Er tupft. Tatsächlich. Ein leichtes Rot. Ganz zart. Beruhigend zart. Wenn wir beim Gelben und Blauen eine strebende Steigerung ins Rote gesehen und dabei unsere Gefühle bemerkt haben, so lässt sich denken, dass nun in der Vereinigung der gesteigerten Pole eine eigentliche Beruhigung, die wir eine ideale Befriedigung nennen möchten, stattfinden könnte. Ah, ja. Katzen, sagt der Hund. Katzen? Was mit Katzen? Was? Mit Katzen? Nein. Doch. Oh. Ja. Hm. Rat, ich stelle mir Katzen vor. Einfach so? Gekleidet wie Menschen. Wie Menschen? Ja. Hut, Rock, Beinkleider, Schuhe und sie sprechen wie wir Menschen. Die stellen Sie sich vor. Oder sind die schon hier? Unter uns? Nein, als literarischer Entwurf. Es gibt Verbrechen und die Katzen suchen nach dem Übeltäter. Ah, ein Katzenkommissär? Genau, geschniegelt wie wir Menschen. Auch gestiefelt? Gestiefelt? Gar nicht schlecht. Wer der Herr Hund? Da muss ich Sie enttäuschen, das gab's. Vor einiger Zeit schon las ich von einem gestiefelten Kater. Ein Berliner Talent von hoher Bedeutung. Der Tieg hat es für die Bühne verfasst. Gar nicht schlecht, durchaus mit Witz. Zu spät. Ach. Katzen, ich werd nicht mehr. Hab ich inkognito die literarische Welt grad nur vor einem Rudel. Ach was, eine Horde Katzen bewahrt. Werter Herr Hund, nun weiß ich noch immer nichts über Ihr Manuskript. Die Spannung steigt. Oh, Verzeihung. Lass mich doch in Ruhe, wir müssen nach links, nach links. Wohl an. Bezahlung, da kannst du auch richtig fahren. Jetzt pass mal auf, ja, ich kenne die Gegend wie meine Westentasche. Herr Hund, hören Sie die Dissonanz auf dem Bocke? Karl und Bart, die beiden sind in eigentlich herzensgut. Nun gut, der eine säuft, der andere träumt von einem Wirtshaus. Säuft also auch? Nein, will eins betreiben. Na gut, säuft auch, aber nicht so sehr wie der Karl. Aber ich dulde keine Trunkenheit am Bocke und vor allem keine Zwietracht. Eure Exzellenz. Nun, was gibt's Karl mit der Strecke? Die gabelt sich, Eure Exzellenz. Und, wo geht's lang? Nach rechts. Wart? Nach links. Nach rechts können wir hochfahren, da lassen wir mal nicht schlafen. Der Wagenlenker lenkt ein, gut, gut. Karl, er hat recht, nach rechts. Nee, ich hab recht, nach rechts. Das sag ich doch, er hat recht. Na ja, Eure Exzellenz, bitteschön. Danke. Gott sei Dank. Sie scheinen sich wieder zu vertragen. Friede sei mit uns. Salam alaikum. Salam was? Ist das Jiddisch? Der hat ja gar keine Ahnung. Hm. Was ist das nur für einer? Überwundener Scheideweg hinter Esbach, ein Viertel nach vier. Im gemächlichen Schaukeln seines Sonnenwagens schwankt Goethe zwischen der ernüchternden Anwesenheit des Gastes und den schläfrigen Etappen von Traum und Erinnerung. Herr Hund, mit D und T. Sie, wie Sie, ja, wie Sie wissen, komme ich aus Frankfurt. Aber sagen Sie doch, woher Sie also stammen. Herab, woher ich? Nun sagen Sie es mir doch einfach. Ach, ich bin ganz und gar ein Landkind. Ja, Rittergut im Mecklenburgischen, weit ab von allem, was man weltläufig nennen könnte. Ach, dort waren Sie auch mal Kind? Ja, selbst Rind, Kind, ja. Der kleine Hartwig-Hund war ein Kind. Meine Mutter, wissen Sie, nannte mich ihr Hartchen. Ich war das Hartchen, Exzellenz. Das Hartchen? Ja, aufgewachsen zwischen Bauern, Mägden, einem Jägermeister, einem Hauslehrer. Ich, Sohn eines herzensguten Vaters und meiner Mutter, die sich sehr um meine Gesundheit sorgte, verbot mir gänzlich den Verzehr von Zuckerwerk. Ach ja? Also das war mir gestattet. Und meine Mutter naschte gerne mit. Ich hatte einen älteren Bruder. Eine jüngere Schwester. Ludwig. Cornelia. Der Ludwig war die ganze Liebe meiner Mutter. Ihr nicht? Doch, doch. Aber erst als er dann plötzlich... Ach. Ja, er wurde krank. Scharlachfieber. Und ein Engel trug seine reine, schuldlose Seele in eine bessere Welt. Das tut mir... Ich wurde ebenfalls krank. Nach 3 Tagen gaben mich die Ärzte auf. Wissen Sie, Herr Rat, ich liebte meine Eltern von Herzen, aber ich war ein ungestümes Kind. Ich liebte Tiere. Die jungen Hühner, die Entchen und die Truthähnchen auf unserem Hof. Die Truthähnchen? Ach, süß. Es machte mir unbeschreibliches Vergnügen, dass die kleinen Entchen sich so wenig vor den Pfützen und dem Wasser fürchteten wie ich. Sie gingen immer mittendurch und ihre Mütter machten es gerade wie meine liebe Mutter, wenn ich bis über die Hüften im Wasser stand. Sie hob dann ihr langes, goldbesticktes Schleppkleid in die Höhe und rief mir freundlich zu, komm doch heraus aus dem Wasser, mein Hartchen. Mein Hartchen, allerliebst. Die Truthähnchen. Die Truthähnchen. Die jungen Puter, die waren dagegen viel ängstlicher. Wart nur, rief ich, ihr sollt auch schwimmen lernen. Munter griff ich einige der kleinen Puter und warf sie zu den jungen Enten in den Teich. Erst plätscherten sie ein wenig, doch bald war es mit ihrer Schwimmkunst vorbei. Wie? Sie ertranken? Aber ja, noch ehe sie die Anfangsgründe der edlen Kunst erlernt hatten. Und schließlich, als ich schon sicher 60 Truthähnchen in die Schwimmschule geschickt hatte... Und gerade die letzten 5 oder 6 haschen wollte, kam eine Dienstmagd und fragte mit großer Verwunderung, was ich denn da mache. Ich lehre die kleinen Puter schwimmen, aber sie wollen nicht. Herr Jesus, kreischte die Magd. Herr Jesus, jetzt hören Sie doch auf, Herr Hund. Ja. Das ist ja... Der Hund, ein ungeratener Bube. Was haben Sie denn publiziert in diesem Jahr? Herr Rat... Über den Mord habe ich publiziert. An Ihren Truthähnchen? Nein, nein. Katzen? Über den Mord an Kotzebue. Oh. Ja. Verstehe, verstehe. Ich hörte davon. Erdolcht? Genau, erdolcht. Im März. Ich war bestürzt. Das war ich auch, Herr Rat. Der Arme. Der Gute. Der Gute, der Gute, ja. Der Gute, Arme. Dahingemeuchelt. Oh ja, die Ermordung Kotzebues. Muss das Herz eines jeden mit Unwillen und tiefer Trauer erfüllen. Ne? Trauer? Zutiefst. Aber es ist nicht der literarische Verlust, Herr Rat, den unser Vaterland dadurch erleidet. Der wäre wohl noch zu verschmerzen. Herr Hund, höre ich da eine leichte Eintrübung im Nachruhm des Ermordeten? Nein, nein. Man hat Kotzebue immerhin irgendwo den deutschen Voltaire genannt. Und diesen Namen verdient er wohl. Ach. Er war ebenso eitel, gierte nach Rom, lebte das Geld. Aber wie Voltaire besaß er eine Leichtigkeit und Gewandtheit. Ja, eine Gewandtheit ist ihm nicht abzusprechen. Und schließlich sind da noch sein blendender, oft hämischer Witz und seine schöpferische Erfindungskraft. Was? Doch auch eine Flachheit. Flachheit? Nicht ganz Ihr Freund, der Gemeuchelte, was? Nicht ganz. Doch der Ermordete starb einen bejammernswerten Tod. Selbst der Feind sendet dem toten Feinde noch wohl eine Träne nach. Genau wie ich dem Newton. Den Juden? Sagten Sie gerade Juden, Exzellenz? Nein, Newton. Isaac Newton, ein Engländer. Ein garstiger Engländer. Ihr Feind? Nein, nein, der Nund. Der Scheißmatz hat mir die ganze Farbenlehre madig gemacht. Auf weißer Wand empfing ich das Wunder der Erkenntnis. Da kann ein toter Engländer noch so viel herumexperimentieren. Farbenlehre? Ja. Momentchen, das sagt mir was. Ach. Goethe fürchtet um sein Inkognito. Farbenlehre. Hund strengt sich an und denkt. Komm nicht drauf. Aber Isaac, Herr Rat, das klingt doch verdammt nach einem Juden. Nach einem verdammt garstigen Juden. Der war kein Jud, so wenig wie Sie, Herr Hund. Man kann auch Jude sein, wenn man keiner ist. Ach ja? Ja, ja. Wo waren wir? Bei Kotzebue. Nun ist er dahin gemeuchelt. Aber ehrlich gesagt, Herr Geheimrat, ich zweifle, ob ein längeres Leben der Welt bessere Stücke gebracht hätte. Mozart ist vor seiner Zeit gegangen. Oh ja, Mozart. Aber Kotzebue, doch zu Recht. Na na, Herr Hund. Das Problem bei der Sache ist, dass man dem Beuchler nun gern sittliche Größe zuschreiben würde. Aber es war ein hitzköpfiger Student. Volksverräter, rief er noch. Dann stach er zu. Damit hatte er sicher recht, aber der Dolch, so eine Tat, ich weiß nicht. Ein gemeiner Mord. So ist es, Exzellenz. Dabei hätte es einen Unfall auch getan. Ein Unfall! Da drin ist die Stimmung ja prächtig. Ich mag den nicht. Den Goethe? Nee, den anderen. Der große Freude. Unfall. Ja. Ja. Vor Crispendorf, 16:30. Goethe lehnt bequem im Polster, räkelt sich die Ruhe selbst. Ist es alkoholische Benommenheit? Mitnichten. Herr Hund mit Newton. Anhalten! Die Juden! Newton, Herr Hund! Herr Rat? Newton, nicht Juden! Sind Sie denn nun Jude oder nicht? Das interessiert Sie doch. Möchten Sie gerne wissen, was? Zu gerne, ja. Eure Exzellenz. Danke, Karl. Neben Goethe steht auf einmal Karl, schaut kurz herüber und verschränkt die Arme auf dem Rücken. Und neben Karl taucht Bart auf, schiebt unter die Vorderräder die beiden Hemmschuhe, denn der Weg ist abschüssig. Und was? Jude oder nicht? Und was ändert es? Jetzt hier, zwischen Ihnen und mir. Sie haben meinen Wein genossen. Den Elfer, ja, wirklich ganz großartig, wie Sie schon sagten, Kometenwein. Kometenwein, aber auch koscher? Das hoffe ich für Sie, Herr Möller. Für mich, Herr Hund? Nun gut, ich komme aus Frankfurt, einer großen Jugendstadt. Als Kind war ich sehr oft in der Jugendgasse unterwegs. Sehen Sie, Sie waren auch mal ein Kind. Natürlich war ich Kind. Ich war der Hätschelhans. Ja. Wissen Sie, die Judenstadt besteht nur aus dieser einen engen Gasse, die sich wie ein Bogen spannt. Man denkt, sie nimmt kein Ende, dabei ist sie unendlich kurz. Und ja, ich war in der Judenschule, dann Beschneidung, Hochzeit. Sie sind also tatsächlich... Sind ja auch Menschen. Tätig, gefällig. Wie Sie? Oh, vielen Dank. Hübsche Mädchen mochten es, wenn ein Christenknabe, der ihnen am Sabbat auf dem Fischerfeld begegnete, sich freundlich und aufmerksam verhielt. Ah, ein Christenknabe waren Sie also? War ich. Und bin jetzt weder das eine noch das andere. Verstehe ich nur zu gut. Halte auch wenig von Pfaffen und Schwarzkitteln. So, die Kutsche rollt nimmer weg. Ganz schön warm, hä? Auf unserem Rittergut bin ich oft mit pietistischen Eiferern und Frömmlern aneinander geraten. Ach ja? Ja, nun haben doch wir beide, Sie und ich, Sie ja durchaus um einiges länger die Herrschaft von Fürsten und Pfaffen erdulden müssen. Erdulden? Erdulden, jawohl. Flächendeckendes Erdulden. Erdulden, das ist gut. Dieses nichtswürdige Geschmeiß der Fürsten, diese verworfene Brut. So? Verzeihung, Verzeihung. Da ist der Republikaner mit mir durchgegangen. Nur zu, Herr Hund, solange Sie uns nicht alle an einer Laterne aufknüpfen. Herr Möller, aber nein, ich bin doch friedlich. Ich liebe doch alle Menschen. Ich könnte keiner... Katze? Fliege. Keiner Fliege ein Bein krümmen. Au! Exzellenz. Wasser! Sofort. Lindert sanft der Sonne glühen, kühlt auch mir die heißen Wangen, küsst die Reben noch im Fliehen, die auf Feld und Hügel prangen. Und mir bringt sein leises Flüstern von dem Freunde tausend Grüße, eh noch diese Hügel düstern, grüßen mich wohl tausend Küsse. Herr Müller? Was jetzt? Wenn ich nur einen Gedanken noch ausführen darf. Ja, nun. Schauen Sie sich doch die Stammväter der erblichen Fürsten und Herren von Gottes Gnaden an. Was waren sie? Ja, was waren sie denn? Straßenräuber waren sie. Straßenräuber? Ja, und sie führen fast alle noch jetzt Raubtiere in ihrem Wappen. Herr Hund, zugegeben, so hatte ich das noch gar nicht. Aber... Ja, wo Sie es sagen? Ja. Ja. Drum sage ich, Freiheit, Herr Möller. Freiheit von den Raubtieren. Freiheit von der Feudalordnung. Ja. Einsperren sollte man die Raubtiere in großen Käfig. Wow. Werfen den der Bart so ist doch sonst so friedlich. Dieser Hund, gell? Karl müsste jetzt aber gut goethisch dagegenhalten. Recht hat er. Kopf ab, Rübe runter. Karl! Karl! Oh, Karl! Exzellenz, noch ein bisschen Wasser? Nein, danke. Feder und Tinte liegen im Wagen. Merken, kein Fortkommen vor Crispendorf, weniges vor Fünfe. Stille auf der Chaussee. Ruhe. Nein, still. Aller Blick zu Boden. Auf einmal Besinnung. Na, das ist mal Korvenzmann von dem Käfer. Konzentration auf den Baumschröter, der unverhofft und unendlich langsam die Straße quert und durch seine schwarze Größe und die braun glänzenden Geweihzangen alle Blicke auf sich zieht. Unmut verwandelt er in Staunen. Und da kein Baum in Sicht, beschert er der Reise- und Schicksalsgruppe das seltene Erlebnis seines Abflugs, das majestätische Ausbreiten der schaligen Flügeldecken, das Ausfalten der Flügel, das Brummen des Scheidenden. Der gleichgerichtete Blick der Hinterbliebenen... Ich sehe ihn noch. Nur so weit. Herr Müller? Herr Hund? Sie wollen sicher weiter nach Schleiz. Sie geruhen, meine Gedanken zu lesen. Wir nehmen Sie gerne noch mit. Einsperren. Aufhängen. Um ein Haar wären der Karl und der Bart von republikanischer Pestilenz befallen worden. Herr Müller, und da könnte ich Ihnen nun doch noch aus meinem Manuskript vorlesen. Herr Hund, nein, darauf warte ich doch schon die ganze Zeit. Ihr Opus Judaicus. Sehr wohl, Herr Rat, sehr gerne, das machen wir. Aber lassen Sie mich hier am Wegesrand noch rasch eine kleine ländliche Geschichte erzählen aus der kleinen Welt meiner Jugend. Oh, ja. Karl und Bart stehen dicht daneben und strecken die Köpfe nach dem Hund, wie zwei Knaben, die ein Märchen hören wollen. Ob sie es dürfen? Na gut. Oh. Ich muss um die 6 Jahre alt gewesen sein. Es war kurz vor Ostern. Die Narzissen und Tulpen blühten und zogen sich viel schöner an als Salomonis Seide. Wir fuhren nach Parchim, in die nächste Stadt und besuchten dort meinen Onkel. Ja, da lebt mein Onkel auch. Nun, es war nicht wirklich Stadtluft, die man dort schnupperte, aber es war ein hübsches Städtchen. Mein Onkel war ein frommer, ja, ein frömmelnder, ja, ein frömmlerischer Mann. Selbst beim Mittagessen lag eine aufgeschlagene Bibel auf dem Tisch, aus der zwischen den Gängen gelesen wurde. Am Morgen des grünen Donnerstags spielte ich mit den Kindern aus der Nachbarschaft, zupfte aus dem Vorgarten Narzissen für Wilhelmine, so hieß meine doppelzöpfige Base. Einen ganzen Strauß rupfte ich aus der Erde. »Ach, Hartchen, nein, was du wieder anstellst«, sagte meine Mutter und nahm die Blumen und stellte sie im Haus in eine Vase. »Blumen in der Vase.« Das jüngste der Nachbarskinder, der kleine Simon, das Simonchen, tat es mir gleich, riss eine Narzisse aus der Erde und eine Tulpe und stolperte zu mir. Das blonde Lockenköpfchen konnte gerade laufen, sein weißes Hemdchen hing aus der Hose und die gelbe blümchenbestickte Seidenweste hatte schon einen erdigen Fleck. Simonchen kiekste ganz fröhlich, dann schaute es mich mit seinen großen wasserblauen Augen kurz, ernst, fast mitleidvoll an und gab mir die Blumen. Die Augen, die Narzisse, ein leuchtendes Blau und Gelb. Blau und Gelb, ja, gibt Grün. Eine schöne Geschichte, Herr Hund. Wollen wir losfahren? Momentchen, Momentchen, das war doch nur der Anfang. Ach, da kommt noch was. Aber hallo, Herr Rat. Und wie? Also? Am Mittag des grünen Donnerstags verschwand der kleine Simon. Oh. Oh. Die Eltern kamen besorgt zu meinem Onkel. Der Onkel fragte mich. Ich wusste nichts. Das Simonchen war zuletzt mit einer Narzisse in der Hand auf die Straße gerannt. Da stand ein Mann. Ich beachtete den Mann nicht weiter und ging ins Haus. Ja, und? Wie und? Und weiter? Es gab Mittagessen. Was? Spinat und Spiegelei. Ja, nein. Was ist mit dem Bub passiert? Dem kleinen Simon? Dem Lockenkopf? Die Eltern waren ganz aufgelöst. Wir suchten und fragten. Vergebens. Ja, aber was war denn nur geschehen? Hey, was war denn das jetzt für ein Mann da auf der Straße? Das Kind ist mit ihm mitgegangen. Die beiden wurden noch dreimal zusammen gesehen. Vor St. Georgen, auf dem alten Markt und in der Tempelstraße. Es war der Tobias, der Freund von Mäusche, genannt Mauschel, und von Amschel, Schmuel und Meier. Er hatte den süßen Simon angesprochen. Was ist das für ein scheines Blümel da in deiner Hand? Da strahlte das Simonchen und schenkte dem Tobias die Narzisse. Darauf sagte der Tobias, oi, oi, das ist ganz lieb. Du liebes Kind, komm, geh mit mir, dann schenk ich dir was ganz was Feines. Da steckte der Simon sein Händchen in die raue Knoblauchhand des Alten. Ist mir ja nicht so ganz geheuer, der Alte. Der Tobias. Ja, und wieder so rumsieselt mit dem Blümel und schenken will er dem Simon auch was zum Fürchten. Ganz recht, Herr Karl. Man muss sich vor den Juden fürchten. Sie sind uns fremd. Nein, das sind sie in der Tat. Schon als Kind dort in der Judengasse. Die Enge, der Schmutz, das Gewimmel, der Akzent in der unerfreulichen Sprache. Ja, unerfreulich. Sie sagen es, Herr Möller. Alles zusammen machte den unangenehmsten Eindruck, wenn man auch nur am Tor hineinsah. Es ist diese befremdliche orientalische Note, nicht wahr? Orientalisch? Laut, prahlerisch, ruhmsüchtig, lügenhaft? Ich weiß nicht, Herr Hund. Der Orient ist mannigfaltig. Ganz recht, Herr Möller. Ich nannte auch vier Eigenschaften. Aber etwas Unangenehmes hatte die Gasse, ja, zutiefst. Zutiefst, nicht wahr? Es dauerte lange, bis ich mich allein hineinwagte. Verstehe, verstehe. Ich kehrte nicht leicht wieder zurück, wenn ich einmal diesen Zudringlichkeiten so vieler unermüdlich etwas zu schachern fordernder und anbietender Menschen entgangen war. Ja, ein Schachergeist ist Ihnen nicht abzusprechen. Das haben Sie sehr gut beobachtet. Und natürlich schwebten dabei auch die alten Märchen von der Grausamkeit der Juden gegen die Christenkinder düster vor meinem jungen Gemüt. Düster, ja, Herr Müller, düster. Sie nennen es Märchen. So kann man es nennen, weil das Erzählte weitläufig kursiert und doch einen erlebten Kern in sich trägt. An ihren Gebräuchen hängen die Juden mit Eigensinn. Aber diese Gerüchte um die grausamen Riten, das ist ein alter Hut. Ein alter gelber Judenhut, Herr Müller. Was ist nur aber mit dem Simon passiert? Nun, da waren wir doch stehen geblieben. Der ist mit dem Juden gegangen. Da wissen wir doch, was passiert. Weiß man, Bart? Exzellenz, nichts Genaues weiß man nicht. Man denkt sich was. Und was, Bart? Weiß schon nicht. Irgendwie nicht Gutes. Nun, der Tobias führte den Knaben ins Haus seines Freundes Schmuel in der Tempelstraße. Er wollte ihm doch was schenken. Ja, aber warum nur im Haus von diesem Schmuel? Ja, das ist seltsam, nicht wahr, Herr Bart? Warum dort? Ich will's Ihnen sagen. Dort wartete man schon. Der Schmuel wartete und lächelte, als er den kleinen Simon sah, rieb sich vergnügt die Hände und strich dem Knaben über den Lockenkopf. Die kleinen Zähne seines Lächelns blieben fast verborgen unter der großen, fleischigen Judennase. Simon kiekste vergnügt auf, denn durch eine kleine Tür kamen nun weitere Männer, der Meier, der Mauschel und der Amschel. Der heiligen drei Könige, hä? Doch sie kamen nicht mit Geschenken, nicht mit Weihrauch und Myrrhe, sondern mit einem kleinen Silberbecken und weißen Tüchern. Sie stellten alles auf einen Tisch. Der Tobias nahm das Kind an seinen beiden Händchen und hob es hui ebenfalls auf den Tisch. Mit flinken jüdischen Bewegungen, so wie sie auch schachern, knöpfte der Schmuld dem Knaben das Höschen auf. Oh, der Amschel hatte ihm schwupps die Weste abgenommen und der Mauschel das Hemdchen hochgezogen. Die Stiefelchen zog ihm Tobias aus. Da kam als Letzter aus der Kammer nebenan der hagere Israel und brachte die Tasche mit den Instrumenten, denn Pessach, das Osterfest der Juden, stand bevor. Was denn für Instrumente? Haben die Musik gemacht? Liturgisches Gerät. Na ja, sie mussten doch für den Sederabend ihre ungesäuerten Fladen zubereiten. Ach so, die haben dann Teig gemacht. Und der kleine Simon durfte naschen. Und warum nackt? Der Israel öffnete die Tasche, schwarz, dreieckig wie die eines Arztes oder Apothekers, und legte die Instrumente auf den Tisch. Nun banden sie dem Kind ein weißes Tuch um den Mund. Um den Mund? Sie wollten nicht, dass man es schreien hört. Der Tobias stieg auf den Tisch und griff das Kind an der rechten Schulter, der Amschel an der linken. Von unten reichte der Israel die Instrumente. Erst dem Meier eine spitze Nadel, dann dem Amschel ein Klappmesser, aber nicht aufgeklappt. Der Amschel schimpfte den Israel, warum er das Messer nicht aufgeklappt habe. Er könne nicht gleichzeitig halten das Kind und klappen das Messer auf. Von dem schreienden Kind war dank des Knebels nur ein helles Brummen zu hören. Da kam diese unbeholfene jüdische Geschäftigkeit auf. Der Amschel gab dem Israel das Messer zurück. Der Israel klappte es auf und reichte es dem Amschel. So besser mit dem Messer. Endlich, sagte der Amschel, während der Israel unten das Becken nahm und nach oben hielt, um das Blut aufzufangen. Das Blut. Das Blut? Ja, das Blut. Das brauchten sie für den Teig der ungesäuerten Brot. Christenblut, mit Wein vermischt, heile Wunden aller Art. Die Frauen würden nur glückliche Geburten haben und die gesamte Judenschaft würde nicht mehr so entsetzlich nach Knoblauch stinken. Knoblauch. Aber Tobias, Amschel, Meier, Mauschel, Schmuel und Israel wollten natürlich auch das Christenkind verhöhnen und begannen einen schrägen Spottgesang, ein gehässiges Synagogengeheul. Das Kind strampelte um sein Leben, bis der Schmuel ihm die Beine festhielt. So konnte der Israel nun wieder eines der Instrumente nehmen. Er griff ein Mohel-Messer und versuchte damit, das Knäblein zu beschneiden, was misslang. Da schnitt er ihm das ganze Gliedchen ab. Oh. Amschel, der noch immer dem Simon das Becken unter die Wange hielt, schalt die beiden, sie sollten nicht überall herumstechen, er könne doch gar nicht alles auffangen. Schließlich entblößte er Simons Hälslein, nahm ein großes Messer mit perlmutternem Griff und schächtete das zappelnde Kind. Mörder. Im Nu war das Becken voll. Mit 9 Schusterpfriemen, andere sagen 12, nagelten sie dann das tote Simonchen an den Tisch. Ja. Unfassbar. Also, ja, das kann doch nicht. Abschlachten, die Juden. Alle abschlachten. 9 Schusterfrieden. Nach 3 Tagen fanden 2 Fischer den geschundenen Knaben am Ufer der Elde, dem Flusse, der durch Parchim fließt, weit ab im Südwesten, da, wo es nach Ziegendorf geht. Kennen Sie Parchim? Mein Onkel lebt in Parchim. Der Amschel wurde Oberrabbiner in Rostock. Sein Söhnchen, sagt man, trug bis zu seinem 4. Lebensjahr eine gelbe, blümchenbesteckte Seidenweste. Ja, vielleicht sollten wir, ja. Vorsicht, der Tritt, Exzellenz. Ja. Danke. Karl. Unschuldige Kind. Abscheuliches Gesinde! Harsch knallend, klatschend, schnalzend, schneidend, auf dem eingeschürten Rücken zerplatzend, gibt Bart den Pferden die Peitsche. Schnaubend traben die Gäule an und schlagartig erhebt sich der Wagen, als wolle er in die Luft gehen. Doch die Räder knallen zurück auf den Boden. Schrecklich, Herr Hund. Schrecklich. Also, dass das ausgerechnet in Ihrem kleinen Parchim geschehen musste, ist einfach nur schrecklich. Aber sagen Sie, woher wissen Sie diese Details so genau? Die Geschichte scheint sich ja genau so zugetragen zu haben. Genau so, Herr Rath. Der Meier erzählte es auf dem Sterbebett seinem Neffen Herschel und der erzählte es Jahre später einem meiner Spielkameraden von einst, dem Fritz, der so alt war wie der Simon. Übrigens der jüngere Bruder jener Wilhelmine, der ich den Strauß Narzissen schenken wollte. Ihr Vetter also? Mein Vetter? Nun, Wilhelmine, sagten Sie, das sei Ihre Base, die Doppelzöpfige. Die ganz recht, ja, Vetter Fritz. So schließt sich der Kreis, Herr Hund. So, jetzt aber. Ja, wollen wir sagen. Sind alle diesem vergifteten Ritus hörig? Rachel Levin, jetzige Farnhagen, verdankt sie am Ende ihre roten Bäckchen dem Kinderblut im Osterbrot? Wie muss das erst beim Rothschild sein? Hat fässerweise Christenblut im Keller. Die Braunen sind kaum zu bändigen. Ziehen an der Kreuzung nach rechts in den Wald. Das ist nicht der Weg nach Schleiz. Bart muss halten. Nein, anhalten muss der Bart. Kutscher, was ist los? Alles gut, wir haben alles im Griff. Alles im Griff, alles im Griff. Aber der Newton. Ja, der Newton. Da hat der Hund am Ende recht. War ein echter Isaak. Einer von den englischen Juden. Hat nicht nur infame optische Experimente vollführt, sondern in einem geheimen Laboratorium auch die Knabenkörper, die vom Passafest übrig waren, seziert. Man müsste einmal herausfinden, wie viele englische Knaben zu Newtons Lebzeiten verschwunden sind. Ei, Wolfgang! Was? Bist du noch ganz bei Trost? Mutter! Du? Herr Müller? Was ist denn? Oh, entschuldigen Sie, ich wollte Sie nicht erschrecken. Vielleicht sollten wir nach Simons Schicksal auch ruhen, aber Sie wollten ja auf der Fahrt bis Schleiz noch etwas von meinen allgemeinen gedanklichen Überlegungen hören. Ja, richtig, wollte ich. Und sind Sie sicher, dass Newton ein Jude war? Das, ja, ist mehr als wahrscheinlich. Wahrscheinlich? Nun, wenn kein Schwarzer, dann ein Weißer. Weißer? Jude. Es gibt Schwarze. Und weiße Juden. Die Schwarzen sind beschnitten, die Weißen nicht. Die Weißen verhalten sich nur so wie die Beschnittenen. Verwirrend. Überhaupt nicht. Herr Rath, Sie stehen nur noch unter dem Eindruck der schrecklichen Geschichte aus Parchim. Ja, in der Tat. Aber das Judentum ist keine bloße Religion, wie andere auch. Es ist wucherndes Leben. Es ist Blut. Wir sind falsch. Sag ich doch. Ich wäre nach links gefahren. Sinn macht doch. Simon nicht, nee. Ruhe jetzt da draußen! Auf unwegsamem Wege in den Wald kurz nach fünf. Der Weg führt kaum befahrbar Richtung Abendsonne nach Südwesten zurück zur Saale. Nur leuchtet die Sonne, die Goethe vorschwebt, im Osten. Im Osten? Das Wirtshaus zur goldenen Sonne in Schleiz. Wir sind falsch. Hier müssen wir irgendwie wieder auf den richtigen Weg kommen. Dein Wort in Gottes Ohr. Schleichfahrt im Nirgendwo. Ein Viertel nach fünf. Das Simonchen. Nein, das arme Kind. Dieser Hund, da hat ein Gespinst aus Vertrautheit und Vertraulichkeiten gesponnen, um mich und um mein Gespann. Kenne diesen Simon. Bin ihm begegnet, sah ihm ins Gesicht. Und die Schusterpfriemen? Schusterpfriemen, Schusterpfriemen, wo gab es die? Was war das noch? Da war doch was. Herr Hund, beginnen Sie doch. Wie sagten Sie, mit biblischem Urgrund, mit dem Fundament? Sehr gern. Ich hab's. Ei, Anfang und Urgrund sind meistens vorne, gell? Ja. Der Tann breitet in verdunkelnder Deutschheit seine Äste zu nadeligen Armen aus und nimmt sogar dem lesenden Hund beinahe das Licht. Beinahe. Was waren die Juden? Ja, das möchte ich von Ihnen gerne wissen. So heißt das erste Kapitel. Was waren die Juden? Verstehe, verstehe. Kein Volk auf der Welt hat sich von jeher durch Bosheit und Rachgier, durch Feigheit, Hochmut, Aberglauben, durch Wucher, Betrug und Diebstahl unangenehmer ausgezeichnet als die Juden. Holla, Das Urteil scheint hart, Herr Möller. Ja, allzu hart, Herr Hund. Nun, darum werfe man einen Blick auf die biblische Geschichte. Als Vater Abraham nach Ägypten zog, um dort recht wohlfeil zu leben, sprach er zu Sarah, seinem Weibe. Siehe, ich weiß, dass du bist ein schönes Weib von Angesicht. Wenn dich nur die Ägypter sehen, werden sie sagen, das ist sein Weib und werden mich erwürgen um deinetwillen und werden dich behalten. Lieber sage doch, du seist meine Schwester, auf dass meine Seele am Leben bleibe um deinetwillen. Also den Vater Abraham mögen sie wohl nicht so? Nein, ich mag ihn gar nicht. War natürlich alles nicht so einfach damals im Ägypterland. Und wie halten sie es mit den Söhnen? Den Söhnen, Herr Möller? Ja, Isaak zum Beispiel. Isaak? Der spielte denselben Trick mit der Schwester, die keine war. Von dem anderen Isaak, der schändliche Trick spielte mit seinen Experimenten, muss ich Ihnen doch wohl nichts weiter sagen. Experimente? Biblisch? Nein, Englisch. Isaak Newton. Newton? Man müsste ihm das weiße Licht einbläuen. Dem Weltverdunkler. Also von Isaak haben wir nun genug gehört. Den haben wir erledigt. Weiter. Nun denn, sein frommer Sohn Jakob war der ärgste Wucherer, Erbschleicher und Betrüger, den jemals die Sonne beschien. Da glaubt man, einen Dichter vor sich zu haben, dabei ist es ein Hetzhund. Ein guter Hass muss hässlich sein. Und darin ist der Hund ganz groß. Er ist hässlich und stinkt. Womöglich würde er dasselbe von den Juden sagen, die er hat. Die Israeliten, selbst boshaft, grausam und blutdürstig, dachten ihren Gott sich gleichfalls als ein rachgieriges, jähzorniges und nur durch Blut versöhnbares Wesen. Also ihren Gott mögen sie wohl auch nicht, Herr Hund. Ich mag nichts an ihnen, gar nichts. Parchim. Boah, mir ist nicht wohl. Mir sitzt was quer. Da kündigt sich bei Goethe mit Magengrimmen Großes an. Das waren die Stammväter der unter uns wandelnden und handelnden, wuchernden und schachernden Juden. Und wo ein Krieg geführt werden soll, da sammeln sich die beschnittenen Vampire wie die Adler um das Aas. Bellt der Hund nur oder würde er beißen? Oder ist er so einer, der bellt, damit die anderen beißen? Aber Parchim und Simon. Und die Schusterpfuhr. Moment. Momentchen. Momentchen. Anhalten! Ei, was ist mir da nur entfahren? Eine angemessene Antwort. Ach, Judenduft. Herr Rat. Moment, Herr Hund. Was mit dem... Herr Rat? Ach, nichts. Kommen wir also nun zu dem Gestank, an dem wir sie alle erkennen. Die Juden hatten sich durch ihre abscheulichen und widernatürlichen Laster eine unter dem südlichen Himmel höchst fürchterliche Krankheit, den Aussatz oder Erbgrimm, zugezogen. Mit dieser Krankheit war der widerliche, verpestende Geruch verbunden. Darum hatten sie in manchen Städten wie Frankfurt ihre abgesonderten Quartiere und Straßen. Ach, deshalb gab es in Frankfurt die Judegas? Ja, klar. Oh, Wolfgang, merkst was? Ach, Mutter. Ei, was hast du dann gegessen? Die Fisch hier beim Löwewirt. Und von denen musst du so? Mutter, das ist kein Jude-Geruch. Ich kenn mein Geruch. Ich kenn aber auch mein Frankfurt. Und da? Und da? Jetzt, gell? Da fällt der Groschen. Die Schusterpfuhren, die kenn ich. Ei, klar kennst die, Wolfgang. Bist doch immer vorbeigegangen. Gell? Ei, Mutter, ich erzähl. Im Tann um 17:30. Fällt der Groschen. Ja. Der Wagen steht, es ist soweit. Ah. Ja. Herr Hund. Sind wir schon da? Nein, ihr doch. Dann könnte ich noch etwas von den heutigen Juden lesen. Noch mehr? Oder von ihrer Zukunft. Wie sieht die aus? Erfreulich. Na, dann. Damit die Juden sich ferner nicht fortpflanzen, könnte man alles, was von ihnen an die Wand pinkelt, statt es beschneiden, künftig verschneiden lassen. Herr Hund, Jetzt aber... Wollte man sie vertilgen, so müsste ein peinliches Gericht niedergesetzt werden, um sie wegen ihres mehrtausendjährigen Unfugs zu richten. Und leicht könnte das Urteil dahin ausfallen, dass sämtliche Juden mit Gold und Edelsteinen gespickt für ihre Bosheiten in flüssigem Silber gekocht jetzt werden sollten. Jetzt reicht's, Herr Hund, mit D und T. Sie sind mit Verlaub ein Lügner. Ja, ich? Sie! Der Groschen ist gefallen. Das Kindlein, von dem Sie uns erzählten, das kenne ich zu gut. Es ist der Simon. Ja, der Simon. Ja, aber der Simon von Trient und nicht der von Parchim. 9 Schusterpfriemen. Nein, 12 waren es. 12. Es war im Durchgang des Brückenturms am Main. Das Spott- und Schandgemälde. Das Bild im Bogenfeld. Die große Judensau. Erbarmungslos. Ein Jude sitzt rücklings auf der Sau und hält den hochgezogenen Sauschwanz wie ein Zaum in der Hand. Unter der Sau liegt ein junger Jude und saugt an ihren Zitzen. Hinter ihr kniet ein alter Jude und lässt sich die Pisse und Scheiße ins Maul laufen. Und darüber schwebt das Sühnebild mit Simon, gemartert am grünen Donnerstag. Doch Simon von Trient wurde nie gemartert, sondern stürzte bei einem Unglücksfall in den Fluss, nicht in die Elde, es war die Etsch. 5 Juden aus Trient wurden peinlich befragt und hingerichtet. Tobias, Samuel, Amschel, Moses und Israel. Man muss nur einen Ort mit Narzissen, mit nahen Verwandten und großen Kinderaugen ausstaffieren. Dann ist die Geschichte reif, Herr Hund. Immerhin, Herr Müller, oder soll ich sagen, Rabbi Müller, hat meine Geschichte Sie und Ihre Leute für eine halbe Stunde aufgebracht. Wohl wahr. Und was kann da nicht alles geschehen? Ich bin gewiss kein Jude, doch wenn ich bedenke, was Sie im Schilde führen. Dann? Dann... Hier beginnt jene veloziferische Verkettung der Umstände, von der Goethe nur wenige Minuten später erschüttert sagen wird: Nein, was für ein Tag! Dann wird er den unvergesslichen, doch nirgends überlieferten Ausspruch tun: Kein Wort davon in Karlsbad. Goethe schlägt die Hände vors Gesicht. Und da passiert's. Der Handballen der Linken ist besonders geübt in ausdrucksstarker Geste. Das war schon so vor 40 Jahren auf dem Hoftheater. Doch nun, die Nase rot und warm. Bei Wolfgang, hast ja Naseblute. Ja. Da schnappt sich Bart die Peitsche und tut, was er nur kann, wie er es nur kann. Er stellt sich vor den offenen Schlagtritt einen Schritt zurück. Sind wir schon da? Noch einen und einen dritten, vierten. Dann schwingt er die Peitsche, bis sie durch den Wald schnalzt und züngelt zum Wagen eilt. Goethe weicht aus und fällt zurück ins Polster, während die Lederschleiche den Kopfton in die Gondel steckt. Noch ehe der Hund aus dem Manuskript aufsehen kann, hat der Riemen ihn gepackt. Eine Schlaufe hält ihn umschlungen, schneidet in seinen schwarzen Rock, drückt ihm auf Hemd und Bauch, legt sich als Fessel um den ganzen Rumpf. Die eingeschnürten Arme reißen die Hände empor. Die öffnen sich und aufgescheuchte weiße Blätter schießen auseinander, umeinander, tanzen dem gebannten Goethe vor der Nase und segeln wie Tauben aus dem Schlag. Während der Hund unter Barts beherztem Zug aus dem Wagen schnellt, kann nicht so rasch die Beine auf die Erde setzen, sodass er stolpernd segelt, das Gesicht nach vorn gestreckt, schon Gras und Moos und Sand und Modder frisst. Goethe presst das rote Schnupftuch an die Nase. Ja, ja, bin ja schon fertig. Nun gut, Ehen zwischen Juden und Christen sind schon übertrieben liberal. Aber gleich vernichten, vertilgen, kastrieren. Der Hund, er kann halt hassen nur. Was für ein Tag, was für ein verkorkster Tag. Gut so, Bart. Gut so. On the road again, wie Lord Byron sagen würde. Nach einer Schleife durch den Wald, wieder vor Crispendorf, 5:45. Ich hab mich hinreißen lassen, hab weiße Blätter im Wald gesehen und sie für Poesie gehalten. Poesie. Und am Ende wird das noch irgendwo gedruckt. Karl! Bart! Exzellenz! Anhalten! Nein! Weiter! Schneller! Für das größte Unheil unserer Zeit, die nichts reif werden lässt, muss ich halten, dass man den Tag im T Tage vertut und so immer aus der Hand in den Mund lebt, ohne irgendetwas vor sich zu bringen. Haben wir doch schon Blätter für sämtliche Tageszeiten. Dadurch wird alles, was ein jeder tut, treibt, dichtet, was er vorhat, ins Öffentliche geschleppt. Niemand darf sich freuen oder leiden als zum Zeitvertreib der Übrigen. Und so springt's von Haus zu Haus, von Stadt zu Stadt, von Reich zu Reich und zuletzt von Weltteil zu Weltteil. Alles veluziferisch! Das hat aber schön gesagt, nur. Kein Wort verstanden. Weiter! Weiter! Zwei Tage später trifft Goethe in Karlsbad ein, wo Minister und Fürsten noch rasch auf seinen 70. Geburtstag anstoßen, bevor sie aufbrechen. Gerade haben sie die Karlsbader Beschlüsse gefasst. Sie schränken die Freiheit ein, um die Ordnung zu schützen. Keine 3 Monate nach dieser Reise erscheint Goethes Alterswerk. Was bedeutet die Bewegung? Bringt der Ost mir frohe Kunde? Seiner Schwingen frische Regung. Kühlt des Herzens tiefe Wunde. Kosend spielt er mit dem Staube. Jagt ihn auf in leichten Wölkchen. Treibt zur sicheren Rebenlaube. Der Insekten frohes Völkchen. Mein Meisterwerk. So? Also neben der Farbe leer, gell? Der westöstliche Divan. Leider ein Ladenhüter. Naja. Doch, schon. Und das Land ward verderbet von dem Ungeziefer. 2. Buch Moses, Kapitel 8, Vers 24. Zur gleichen Zeit wird Hartwig Hunds Hetzschrift gedruckt. Dem Samen Abrahams freundlichst gewidmet von Grathenauer dem Zweiten. Sie heißt Judenspiegel, ein Schand- und Sittengemälde alter und neuer Zeit. Leicht könnte das Urteil dahin ausfallen, dass sämtliche Juden mit Gold und Edelgesteinen gespickt für ihre Bosheiten in flüssigem Silber gekocht werden sollten. Am geratensten wäre es, man brächte die Juden, welche in Deutschland außer einigen großen und kleinen Herren wenige Verehrer mehr haben, sämtlich nach dem gelobten Lande hin, wo Milch und Honig immer fleucht. Mit einigen tausend Kanonen könnte man das Ungeziefer über die Türkei bequem fortschütteln. Die Juden täten also sehr klug, wenn sie recht bald zu Frankfurt am Main oder Karlsbad eine Versammlung hielten und Anstalten machten, dass man in Deutschland nicht länger hinter ihnen herrüge. Angespannt. Hörspiel von Joachim Geil. Es sprachen Goethe, Stefan Hundstein, Hund, Karl Markowitsch, Marianne, Patricia Ziolkowska, Bart, Sören Wunderlich, Karl, Joachim Niemz, Vater Streicher, Christian Petzold, Sohn Streicher, Joscha Eisen, Goethes Mutter, Cornelia Niemann und als Erzählerin Marion Breckwold. Ton und Technik Wolfgang Rhein und Michael Müller. Regieassistenz Konstanze Renner. Musik Peter Keitzer. Regie Leonhard Koppelmann. Produktion Südwestrundfunk 2020. Dramaturgie Walter Filz.